ich denk mir dabei, diese Welt ist so schön. Sieh der Himmel blau und Wolken in weiß. Licht segnet den Tag, die Nacht Dunkelheit. Und ich denk mir dabei, diese Welt ist so schön. Regenbogenfarben am Himmel gar so schön, kann man auf den Gesichtern der Menschen leuchten sehen. Freunde fragen, na wie geht's, wenn sie mal treffen sich. Was sie wirklich sagen wollen, ist, ich liebe dich. Ich hör Babys schreien, seh sie gedeihen, sie lernen viel mehr, als ich je. Und ich denk mir dabei, diese Welt ist so schön. Ja, ich denk mir dabei, diese Welt ist so schön.